Die koreanische Zentrale Nachrichtenagentur veröffentlichte einen Kommentar mit dem Titel Todesgeschrei der strategischen Verlierer. Die Zeitung Wall Street Journal, die die rechtskonservativen Kräfte der USA vertritt, so hieß es im Kommentar, behauptete am 27. März, dass die USA für die Verhinderung der Atomwaffenentwicklung Nordkoreas einen Regierungswechsel als politisches Ziel stellen und darüber mit anderen diskutieren sollten. Diese unsinnigen Worte sind Notbehelf der strategischen Verlierer in der Nordkorea-Politik und klingen für die TVRK nur als ein Todesgeschrei aus Angst vor der sich immer vergrößernden, unbesiegbaren nationalen Macht der Republik. Die USA, die sich mit der anachronistischen, feindseligen Nordkorea-Politik beschäftigen und die TVRK ständig mit Kernwaffen bedroht haben, sind diejenigen, die die Republik dazu getrieben haben, sich mit Atomwaffen auszurüsten, diese weiter hochzuentwickeln und sich die Wasserstoffbomben und die normierten und standardisierten Atomsprengköpfe anzueignen. Die USA und ihre Anhängerkräfte kriminalisieren gerne und wagemutig den gerechten Atomwaffenbesitz der TVRK. Daran stellt die Republik zutiefst fest, dass die Verstärkung der selbstverteidigenden revolutionären Streitkräfte mit Kernwaffen als Rückgrat sehr gerecht ist. Die revolutionären Streitkräfte der TVRK sind heute erfüllt vom Vergeltungswillen, die bösen Scharen, die vom Regierungswechsel in Nordkorea reden oder sich dem anschließen, mit Kernwaffen zu vernichten. Die Wall Street Journal sollte sich von der dummen Illusion von der Verletzung der höchsten Würde der TVRK befreien und sich lieber darum kümmern, wann und wie das Territorium ihres sündevollen Landes von der Erde ausradiert wird. Das war Kommentar der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur.